Jetzt kann man wohl wirklich mal von einer Schamoffensive sprechen. US-Außenministerin Hillary Clinton reist lächelnd, freundlich durch die Welt und sie macht sich beliebt. Vor allem aber verkörpert sie den neuen Kurs der amerikanischen Regierung. Gemeinsam gegen die Krise und für den Frieden. Heute hat Clinton zuerst die Europäische Union in Brüssel und Straßburg besucht und sich dann zum ersten Mal mit ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Genf getroffen. Claudia Witte, ist es denn wirklich ein Neubeginn der Beziehung zwischen den USA und Russland? Das haben beide Außenminister zumindest behauptet und sie haben es auch glaubhaft dargestellt. Sie sind sehr entspannt, sehr strahlend und freundlich vor die internationale Presse getreten und haben sich gegenseitig mit Lob überschüttet, wie konstruktiv die Gespräche verlaufen seien und zu welchen zufriedenstellenden Ergebnissen man gekommen ist. Welche Ergebnisse sind das denn? Sie haben gesagt, Sie haben vor allen Dingen in aller Offenheit über alle Punkte reden können, die die beiden Länder betreffen, die die bilateralen Beziehungen betreffen. Und vor allen Dingen dort, wo Sie sehr viel Übereinstimmung gefunden haben, ist im Thema nukleare Abrüstung. Es steht zur Debatte, dass das Startabkommen zur Reduzierung der strategischen Nuklearwaffen Ende 2009 ausläuft. Die Bush-Regierung hatte kein großes Interesse, das zu verlängern. Aber jetzt haben beide Seiten, Russen wie Amerikaner, gesagt, dass dort Verhandlungen begonnen haben, dass die Verhandlungen intensiviert werden und dass beide Seiten die feste Absicht haben, diesen Vertrag zu verlängern. Nun war das Hauptproblem in den amerikanisch-russischen Beziehungen zuletzt das Raketenabwehrsystem in Osteuropa. Wurde denn darüber gesprochen? Dieses Raketenabwehrsystem ist nicht direkt angesprochen worden, aber doch schon indirekt. Der russische Außenminister Lavrov hat den Brief angesprochen und sehr gelobt, den Präsident Obama an Präsident Medvedev geschickt hatte vor einigen Tagen und hat diese Initiative sehr gut gefunden, sagte, wir müssen uns jetzt neu unsere gegenseitigen Positionen erklären und auch gegenseitig auf neue Ideen eingehen. Sehr positiv, also das Gespräch verlaufen, kann man sagen, ja, die beiden mögen sich, die sind sich sympathisch? Sie haben zumindest den Eindruck vermittelt, sie sprachen sich immer gegenseitig, das ist der amerikanische Usus, mit Hillary und Sergei an, aber sie haben sehr viel gelacht, sehr viel gescherzt und es kam schon sehr glaubhaft rüber, dass hier die Beziehungen auf eine neue Ebene gestellt sind und es soll auch nicht bei diesem einen Treffen bleiben, sondern der Austausch auf allen Regierungsebenen soll jetzt intensiviert werden. Dankeschön, Claudia Witte nach Genf. Kinderpornografie, das ist ein sehr schwerer Vorwurf, mit dem sich der SPD-Politiker Jörg Thaus jetzt auseinanderzusetzen hat. Sicher ist, die Staatsanwaltschaft hat in seiner Berliner Wohnung Material sichergestellt und ermittelt jetzt. Aber stehen diese Funde nur im Zusammenhang mit der medienpolitischen Tätigkeit von Thaus? Auf Druck der SPD-Fraktionsspitze ist Thaus inzwischen jedenfalls von seinen Ämtern zurückgetreten. Nur sein Bundestagsmandat, das will er behalten. Frank Capellan berichtet. Als